willkommen zum zweiten ConnenCast. Ja, direkt am Anfang geben wir erstmal unsere Umbenennung bekannt. Wir nennen uns ab sofort nicht mehr Audio News, sondern ConnenCast. Dies liegt vor allem daran, dass wir Moderatoren darauf gekommen sind, dass wir nicht rund um das Thema Audio News berichten, sondern mehr über Conan berichten und auch verschiedene Themen davon aufgreifen werden. Ja. Mit dabei ist heute Moni. Hallo. Dann Christian. Hallo. Michaela ist auch mit dabei. Hallo. Und zu guter Letzt begrüßen wir noch ein neues Mitglied, das ist Sarah. Hallo, ich bin die Sarah, komme aus Nordrhein-Westfalen und bin 14 Jahre alt. Okay, und das Thema des heutigen Podcasts ist, wer ist der beste Ermittler aus der Serie Detektiv Conan? Und da fangen wir direkt mal damit an, warum gilt Conan eigentlich als der schlauste Charakter? Ich denke, Conan gilt als schlauster Charakter, weil er einfach die Hauptperson ist und somit immer als schlau dargestellt wird, was er natürlich auch ist. Aber er wird halt besonders ins Rampenlicht gerückt und weil er halt auch alle Fälle löst, weil er immer vor Ort ist. Ja, also ich denke, Conan ist der schlauste Charakter, weil das einfach, ja natürlich, weil es die Hauptperson ist. Die können jetzt nicht Genta als Hauptcharakter nehmen, weil der hatte nicht so viel Intelligenz. Und der Hauptcharakter soll irgendwie ein bisschen stärker sein wie die anderen. Ja, gibt es denn überhaupt Personen, die ihm das Wasser reichen könnten? Also mit Akai, Jin, Heiji und Subaru Okiya jetzt auch neuerdings gibt es ja einige Personen, die, also ich finde, die sind ihm schon ziemlich nahe auf, wenn nicht sogar noch schlauer. Man, da ist ja noch nicht so viel bekannt. Also ja, also ja. Shui ist, finde ich, schon fast mit Conan gleich auf. Und Wermut eigentlich auch, aber ansonsten kann eigentlich Conan aus jeder verzwickten Lage sich immer herausbeißen, weil er halt durch seine Größe unterschätzt wird oft. Wo natürlich auch bei Shu ganz wichtig ist, dass er von Kir getötet wurde, dass er da hat er einmal nicht aufgepasst. Und bei Heiji, da hat er ja bei seinem ersten Auftritt gleich gegen Conan mehr oder weniger verloren, obwohl man ja als Detektiv nicht von Gewinnen und Verlieren spricht. Aber er hat den Fall falsch gelöst. Vielleicht, weil er so naiv war. Ja, okay, da können wir jetzt drüber streiten, ob Shui tot ist oder nicht tot ist. Ja, aber mehr oder weniger. Wenn er nicht tot ist, dann würde ich sagen, ist er mit Conan gleich auf. Reden, aber das passt jetzt hier nicht so. Na, mehr oder weniger, es ist davon auszugehen, dass er tot ist. Ich will jetzt auch nicht streiten. Aber, also Jin hat schon einmal mehr als das andere gezeigt, dass er es sicherlich mit Conan aufnehmen kann, finde ich. Also besonders, ich weiß nicht, in diesem, wo Wodka mit Itakura da war und dann hat er die Wanze da in der CD-Hülle entdeckt und auch mit dem Zigarettenstummel, wo Wodka überall reingefallen ist. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Das war auch das, wo ich mich gleich gefragt habe, ob er nicht doch schlauer ist als Conan überhaupt. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Und auch. Also ich denke mal, man kann Jin und Shu natürlich nicht mit Conan vergleichen, weil Jin erstmal eine ganz andere Schiene fährt. Weil ich meine, er plant das Ganze, was Shinichi am Ende auflöst oder Conan. Und Shuichi ist nicht so direkt fürs, ich sag mal, Allgemeinwohl interessiert, sondern eher halt fürs allgemeine Ziel. Und man muss auch sagen, Heiji lässt sich, glaube ich, zu schnell blenden, um Conan oder Shinichi das Wasser reichen zu können, weil er glaubt halt das Erste, was er sieht. Und Subaru Okiya, denke ich, zeigt sich's noch, aber er ist auf jeden Fall ziemlich klug, weil er hat ja, wenn man bedenkt, dass Conan viel schwierigere Umstände hat durch sein Alter, war er ja ziemlich gleich auf mit ihm. Aber wenn man Sherlock Holmes kennt, weiß man, dass Mycroft Holmes eigentlich auch viel klüger ist wie Sherlock Holmes, aber einfach nicht die Energie dazu hat. Also hängt nicht alles von der Schlauheit ab. Naja, das ist aber auch ein sehr wichtiger Punkt, vor allem in der Serie Detective Conan. Also ich. Ja, und durch die Kontinuität, wo Conan damit rangeht und die Beweise sucht und nicht eben aufgibt, wenn er irgendwie vorerst mal nichts findet. Ja, und was meint ihr so, Sarah und Michaela und so? Ich denke, Heiji ist fast gleich auf, außer dass er sich ab und zu austricksen lässt. Jin ist eindeutig, kann man nicht mit Con vergleichen, weil Jin ja ein Bösewicht ist und auch mehr an sich selbst denkt und an seine Sicherheit. Und bei Sunji bin ich der Meinung, der ist erwachsen. Con, auch wenn er Shinji ist, ist er nur 17 Jahre alt, beziehungsweise 16. Und Sunji ist vielleicht 30. Auch wenn er getötet wurde. Naja. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Charakter übrigens vergessen. Das ist nämlich Kaito Kid. Wie steht ihr denn zu dem? Also ich denke schon mal, dass er ein wenig über Con steht, aber das liegt nicht damit zusammen, dass er schlauer ist, sondern vor allem dadurch, dass er in diesem Fall der Dieb ist und er vor Con seine Diebeszüge planen kann und dann ihm ein und andere Mal wieder entwischt. Ich denke, Kaito Kid ist halt eine ganz andere, ja, er fährt halt auch eine ganz andere Schiene, weil er kann es eben, wie gesagt, vorher planen. Und er sieht die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel und kennt halt auch die Magie und die Tricks und alles im Leben. Und deswegen denke ich, hat er da so ein bisschen leichteres Spiel gerade bei seinen Fällen, weil er ja auch dann Shinichi auf was voll Offensichtliches hinweist, was für normale Menschen aber eigentlich gar nicht so offensichtlich ist. Also ich meine, dass Conan einen gewissen Nachteil hat, weil der Detektiv muss immer schlauer sein als der Verbrecher. Und da reicht es nicht gleich auf zu sein mit Kaito Kid, sondern der Conan muss über ihm stehen quasi. Und das hat er halt bisher nicht so geschafft, weil Kaito Kid selber ziemlich schlau ist und immer einen Schritt voraus ist quasi. Auch wenn er schon mal mit Heiji zusammengearbeitet hat, hat er es nicht geschafft. Also da... ist aber schon ein bisschen... Gut, die zwei sind fast wie Zwillinge. Ich meine, wenn man zwei Gehirne hat, die genau das gleiche denken, kommt trotzdem nicht mehr bei raus. Ja, wenn sich ja niemand mehr zu Wort melden will, dann denke ich hier einfach mal weiter zu Wermut. Oder, ich glaube, wie sie im Englischen genannt wird, Wermouth oder so. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich nenne sie einfach mal Wermut. Und ja, die trat bisher in sehr wenigen Fällen auf im Vergleich zu anderen Charakteren. Ist sie Conan vielleicht sogar überlegen oder wie meint ihr das? Ich denke mal, sie spielt das einfach nicht aus und ist Conan eigentlich auch teilweise ebenbürtig. Ja klar, ich finde sogar, sie ist Conan überlegen, aber da Conan und Ran Shinichi und Ran ihr Leben gerettet haben, hat sie anscheinend ein bisschen Gewissen gegenüber denen und sie wollte ja auch in Folge 345 Ran nicht töten. Also ich sehe da, also der einzige Nachteil von ihr ist halt ihr Gewissen quasi, auch wenn es eigentlich ein Vorteil ist. Aber als böser Charakter ist sie quasi dadurch im Nachteil. Ich denke, sie hat einfach die besseren Voraussetzungen, weil sie ist in der Organisation, sie kriegt ihre Aufträge, aber hat trotzdem noch ziemlich freie Hand und Conan muss sich halt an dem bedienen, was er bekommt, so als kleines Kind. Und dadurch ist er halt sehr im Nachteil. Ich glaube, Wermut hatte sogar zu freie Hand. Das hat man auch am Ende von Episode 345 gesehen, als, glaube ich, der Boss ihr eine E-Mail geschickt hat oder eine Nachricht aufs Handy, wo er dann gesagt hat, dass sie geschrieben hat, dass sie unbedingt umkehren oder so zu ihm zurückkommen soll, weil er eben zu freie Hand gelassen hat. Und ja, deswegen glaube ich, dass sie in Zukunft nicht mehr so frei sein wird, sondern auch ein bisschen mehr an die Organisation gebunden sein wird. Ja, hat man ja auch in den aktuellen Fällen, glaube ich, gesehen, in, wo war es jetzt? Spoiler, Kapitel 700, wo sie dann auftauchte. Mehr will ich aber noch nicht zu sagen. Wir haben da ganz viele Beschwerden bekommen im Forum, dass wir hier ein bisschen nicht so viel spoilern sollen. Deswegen lasse ich das mal lieber. Ihr könnt euch ja selbst Kapitel raussuchen. Das war, glaube ich, Kapitel 703, wenn ich mich nicht irre. Juli 2010 in Deutschland übrigens. Dann könnt ihr das ruhig weiterhören hier und dann... Ach nee, sage ich ja jetzt gar nicht. Okay, dann denke ich, gehen wir mal weiter. Und zwar zu Jodie Starling. Dann frage ich mal direkt Sarah, die heute noch so wenig gesagt hat. Spreche ich einfach mal an und frage sie, ob... war Wermut denn beim Duell mit Jodie intelligenter oder... Also, ich denke, dass sie auf jeden Fall gut vorgegangen ist. Sie wollte sie ja umbringen, hat es dann aber am Ende ja doch nicht getan. Also Jodie lag ja verletzt am Auto, weiß wer sie saß. Und Con wollte sie ja retten. Und allerdings hat Vermouth, oder wie auch immer sie es ausgesprochen werden mag, ihn ja dann mit seinem eigenen Narkosechronometer betäubt. Ich denke mal, ja. Aber auch die Niederlage geht vor allem darauf zurück, dass Akai hier Calvados umgelegt hat. Weil sonst, der kam ja von hinten an, Spoiler, und wollte dann Jodie ja erlegen, aber dann hat Akai sie ja noch im letzten Augenblick gerettet, deswegen. Ja, also hier spielt, finde ich, die Klugheit von mehreren Personen zusammen, weil hier Shui, dann Conan als Eiferkleide, damit konnte Vermouth nicht rechnen. Und ja, ich muss sagen, Jodie war da unterlegen, war da Vermouth wirklich unterlegen. Sondern da haben wirklich Shui und Conan sie gerettet quasi. Ich denke, bei Conan geht's eben, wie gesagt, viel um Voraussetzungen und Vorteile und Nachteile. Und es ist halt immer das, die Bösen haben immer einen ziemlichen Vorteil, weil sie müssen auf sich selbst achten und haben höchstens noch eine Rückendeckung, was sie eigentlich aber eigentlich nicht viel angeht. Und die anderen müssen halt auch noch drauf aufpassen, was die anderen machen. Jodie will Conan retten, Conan will Jodie retten und alles so rum. Und dann hat man halt natürlich nicht so die Konzentration auf den Gegner. Und sowas macht es dann halt, dass Vermouth auch ziemlich gute Chancen hat, sag ich mal. Auch wenn sie die nicht ausgespielt haben mag. Vor allem, weil ja auch im letzten Augenblick noch Ai dazu kam und dann mehr oder weniger die ganze Situation noch mal über den Haufen geworfen hat. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Da müssen wir nochmal extra drauf eingehen, denke ich mal. Haben wir auch schon geplant. Ja. Nächstes Thema ist dann, sind die Detective Boys. Sind sie eigentlich ziemlich schlau oder eher mittleres Kaliber? Ich glaube, die sind nicht so schlau, aber die haben ein bisschen Potenzial und sind auch, die würden im normalen Fall vielleicht lösen, aber die meisten Fälle, die mit Können lösen, sind etwas verstrickter und deswegen, die könnten zwar als Kinderschnüffelbande durchgehen, aber echtes Detektivpotenzial haben sie nicht. Also ich persönlich mag die Detective Boys nicht, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber fast jeder Fall wird einfach von Con oder auch zur Hälfte von Ai gelöst, wo sie dran teilnehmen und ich denke, auch wenn sie dann am Ende sagen, dass ihr Verdienst war, dass es meistens nicht so ist. Also ich mag die Detective Boys jetzt auch nicht so, aber ich denke, sie haben schon einigermaßen Potenzial, zumindest mit Tsuhiko und Ayumi. Von Genta kann ich das leider nicht behaupten, weil der stopft ja nur Essen in sich rein. Aber ich denke, wenn sie mehr hätten, würden sie bestimmt gute Detektive abgeben. Und wenn Conan ihnen nicht immer alles verraten würde, also er gibt ja auch häufig Tipps und so, aber sie müssten, denke ich mal, einfach mal so selber einen Fall lösen. Ohne Heiji, ohne Conan, ohne jeden, damit sie einfach mal... Den haben wir letzte Episode schon ausgespielt, diesen Spoiler. Trotzdem wollen die Fans das gespoilert wird. Egal, lass ruhig drin. Den kennt jetzt schon jeder. Ja, wobei man natürlich auch beachten muss, dass die Detective Boys ziemlich jung sind. Also wenn sie später, könnten sie vielleicht mal, so ist meine Meinung, dass sie vielleicht mal auch Detektive werden könnten. Nicht die Besten, aber also Mitsuhiko und Ayumi, denke ich da schon, dass sie ziemlich engagiert auch an die Sachen, an die Fälle rangehen und versuchen auch wirklich, das denen zu lösen. Oder auch einfach nur Conan Hinweise zu geben, ist ja auch schon eine tolle Sache, wenn die da mit den Fall zu lösen versuchen. Ja, ich habe eine Fanfic geschrieben, das weiß jetzt keiner, aber das sag ich jetzt. Und da zieht Genta weg und plötzlich haben die Detective Boys auch mal ohne Conan ein bisschen Erfolg, weil ich finde, Genta hält einfach nur furchtbar auf. Naja, er ist stark, das ist auch ein Vorteil. Also, ja, als sie Conan noch nicht hatten, das war jetzt, glaube ich, ziemlich lang schon her, ziemlich lang, da war er eigentlich der Stärkste und hat auch immer mit seiner Kraft die anderen aus einigen Lagen rausgeholt. So, weil ich mich erinnere. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Glaub schon. Deswegen kann man da auch nicht nur an die an die Intelligenz gehen, sondern auch muss auch gucken, was die anderen sonst so drauf haben. Und ich finde eigentlich, er ist auch ein ganz sympathischer Kerl und bringt auch manchmal so ein bisschen Witz rüber und lässt es alles nicht so trocken erscheinen. Dann ist er auch mal wieder auch was Tolles, finde ich. Okay, ich glaube, Genter hat auch in Folge das mit der eine Stadt als Geisel auch bewiesen, dass seine Stärke auch Vorteile hat, wegen von der Episode, ich weiß nicht, ob es im Manga genauso ist, dass nur durch seine Stärke hat er, glaube ich, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er durch seine Stärke, sind wir zurück zum Tokyo Tower gefahren. Und aber auch in der einen Folge, wo Con angeschossen wurde, die gibt's auf Deutsch, das ist kein Spoiler, der Weg des Drachen, haben sie es ja auch geschafft, den Fall so weit weiter alleine zu lösen. Zumindest wurden sie ja nicht erwischt. Und zumindest hat Genta dazu nichts beigetragen, außer Conan rumzutragen, aber das ist doch schon mal was. Aber sie tauchen auch ziemlich häufig auf, was man da auch beachten muss. Also im Gegensatz zu anderen Charakteren, zum Beispiel wie Heiji und so, die tauchen eigentlich eher selten auf im Vergleich zu den Detective Boys, die ja fast jede zweite Episode, würde ich mal sagen, dabei sind und dann auch reichlich Fälle haben, die wohnt auch woanders, was sie drauf haben. Eben, Heiji also wohnt, was weiß ich, wie viele Kilometer weit weg. Du musst es ja wissen. Ja, dann können wir nochmal genauer das Thema Ei aufgreifen. Sie ist ja eigentlich mehr oder weniger Conan. Ja, genau, das kommt auch noch. Aber dieses Mal wollen wir auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil es auch zu diesem Podcast passt. Ja, Ei ist ja mehr auf Conans Niveau angesetzt. Ja, glaubt ihr, sie kann irgendwie mit anderen mithalten, wie Heiji und oder... Ich glaube nicht, weil sie ein Mädchen ist und ich glaube, sie ist ein bisschen noch zu gefühlsbeladen, dass sie nicht an der Sache objektiv bleibt, sondern eher sich zurückerinnert, was sie so erlebt hat. Ja, das finde ich auch. Sie ist viel zu ängstlich zum Beispiel und ja, zeigt viel zu viel Gefühl. Also ich finde, dass sie da gar nicht mithalten kann. Die ist da deutlich benachteiligt. Ich denke jetzt, wie ich vorhin erzählt habe, sie ist in dem Fall, denke ich, der Mycroft Holmes, weil ich denke, sie hat schon die Intelligenz dazu und auch so allgemein die die Fähigkeit, das zu schlussfolgern, aber ich denke, sie hat einfach nicht die Energie und die Lust dazu, das alles auch wirklich durchzuziehen, weil ich meine, wenn sie das Korn überlässt, kommt es genauso raus. Also wieso sollte sie das machen? Da erinnere ich mich jetzt gut an diese eine Folge mit ihrer Schwester und diesem Mord und diesen Schachbrettfiguren, wo sie dann das erste Mal mit Conan, glaube ich, los war und einen Fall gelöst hatten mit diesen Akten da und so. Da hat sie ja auch Conan angefleht oder gefragt, warum er nicht ihre Schwester gerettet habe, egal. Ja, und dann hat man das erste Mal, glaube ich, gesehen, was sie für Gefühle hat. Vorher war sie ja in diesem Fall, wo angeblich diese schwarze Organisation drin vorkam, mit diesen Farbpatronen und so, da hat sie ja den einen Täter fast angeschossen, wo Megure mir auch gesagt hat, dass sie da das nicht hätte machen sollen. Da. Ja, das war eine Spielzeugpistole, hatte ich gedacht. Ich wusste nicht, dass das eine echte war. Nee, die war schon echt. Das Glas ist. Hat Ei behauptet. Das Glas ist auch hinterher gesplittert. Ja, aber Ei hat ja behauptet, dass es kein echtes ist. Ach so. Oder dass sie gedacht hat, dass es kein echtes sei. Ja, das war ja auch nur getäuscht. Ja, schon. Sie ist ja 17 Jahre alt oder so, dann weiß man das. Gehen wir mal weiter zu den Losern, mehr oder weniger. Kokoro Mori, ein Detektiv, wie aus dem Bilderbuch, kann nichts, tut aber so, als wenn er was kann. Ja, ist er ein Genie? Frage ich einfach mal. Nein. Ja, das ist halt einer der individuellen Charaktere der Serie. Die Charaktere der Serie sind so unterschiedlich, sodass es quasi wieder witzig ist. Aber Kokoro Mori hat natürlich gar kein Potenzial, also ich finde, der ist wirklich dumm. Was ist das für ein Detektiv, denke ich mir immer, der nicht bemerkt, dass er von irgendwas in Schlaf gesetzt wird, während jemand anderes seine Fälle löst. Wenn er dann mal das rauskriegt, dann ist er für mich kein richtiger Detektiv. Also ich würde mir auch mal Gedanken machen, dass der das nie checkt, also dass der wirklich immer wirklich angibt, dass der das dann gelöst hat und sich daran kein bisschen erinnern kann. Da würde ich mir echt Gedanken machen, wenn ich mich an meine eigene Fallauflösung nicht mehr erinnern könnte. Ja. Aber wenn man so doof ist, dann merkt man das auch nicht. Wobei ja auch in Band 10, den ich mal heute mal durchgelesen habe, mal nebenbei erwähnt, da war ja, kam ja Heiji das erste Mal vor und der hat dann auch bei diesem Fall mit dem Giftmord gleich erkannt, dass Kogoro die Fälle nicht alleine lösen kann. So blöd, wie er da eigentlich sich angestellt hat in dem Fall. Das ist Heiji dann gleich aufgefallen und der hat, wusste auch gleich, oder hat gedacht, dass Shinichi dahinter steckt, was dann auch mehr oder weniger zutrifft. Also er ist eigentlich kein richtiger Detektiv. Marionette. Können das gerne als Hobby machen. Aber er ist wichtig für die Serie, aber was würde Conan ohne Mori machen? Ich meine, er könnte sich ja nicht hinstellen mit seinen 7 Jahren und sagen, ja, ich habe den Fall gelöst. Ich meine, er müsste ja dann sagen, ich habe geraten und es glaubt ihm ja dann keiner. Ja, es ist von unserem, dass es gut hingelegt worden, dass dann Ran genau seine Freundin ist und Kogoro, der Vater, als Privatdetektiv. Finde ich. Anders hätte das ja gar nichts gebracht. Wenn der ja zum Beispiel irgendwie Architekt wäre, was ich was, dann wäre Conan weiterhin so klug wie vorher und hätte nichts über die Organisation rausgefunden. Moment. Ja, ich finde noch, Conan und Kokoro sind so ein Magnet für Fälle, muss man sagen, weil wo die hingehen, da passiert was. Und wenn beide zusammentreffen, dann ist sowieso meistens ein Mordfall, mindestens. Also, die spielen beide gut zusammen. Das hat ja der gute Megure gesagt, der auch wieder so zu den... Ja, erst hat er ja gesagt, ja, Kogorosi sind ein Mördermagnet, ja, genau. Und dann, ich glaube langsam, du bist das Conan. Also, der ist so ja, blöd, genau. Ist er nicht. Weil er immer mit den Detective Boys auftauchte und da die ganzen Fälle ankamen. Deswegen war das wahrscheinlich, nehme ich mal an. Aber sonst ist Megure ja auch nicht so ganz helle, deswegen. Manchmal denke ich, ganz Japan müsste ausgestorben sein bei den Fällen, die mal lösen. Das hat er ja auch schon mal im Interview angegeben, dass das nicht in Wirklichkeit nicht so ist und dass das auch schrecklich wäre. Glaube ich, in Band 50 oder so, da war ja mal... Ja, in Band 50, der Sonderband. Also der spezielle Band, der... 49 war das doch, oder nicht, wo die das Interview abgedruckt hatten? Ja? 49, in einem war das Organisationsdings nochmal, wo alles drin stand, und Band 50 war dann wahrscheinlich das mit dem Interview. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ich habe ja... Mein Gehirn platzt bald von Informationen. Ja, dann können wir nochmal Yamamura besprechen, mein Lieblingsthema heute. Der beste Detektiv in der ganzen Serie. Ich finde ihn süß. Da erinnere ich mich immer gleich wieder an diesen Fall mit den Autos in Band 63, glaube ich, war das. Wo die dann 3 tatverdächtige Autos. Spoiler. Nein, gibt's schon. Nein, es waren 63. Ah, nein, die Serie gibt's dann, noch nicht. Ja, Entschuldigung. Wo die, doch. Nicht auf Deutsch. Also ja, in Japan. Ja, wo die dann diese 3 Autos hatten mit den 6 Tatverdächtigen und dann hat er zu Kogoro gesagt, dass keiner davon der Täter ist, weil er sie alle gefragt hat, ob sie denn die Täter seien und alle haben mit Nein geantwortet. Das war dann immer noch das Beste. Da hätte selbst Kogoro ihm, glaube ich, gerne eine reingehauen, also da. Wie sich Conan dann auch irgendwann denkt, so, wie konnte der Inspektor werden? Ja, genau, das war auch da. Yes, ja. Bestochen. Nee, er hat Kogoro Mori war sein Lehrer, der oder was immer man da hat. Lehrer? Der ist viel naiv, um da zu beschummeln. Der macht es auf ehrlichem Weg, glaube ich. Der geht zu jemandem hin und fragt, was sind die Antworten für diese Frage? Er stand einfach ab, so ist das. Ja, damit kommen wir dann auch schon zum Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt auch die eine oder andere Information mitgenommen. War ja mehr oder weniger heute teilweise lustig. Dann, ja, die nächste Ausgabe. Darin geht's dann direkt weiter mit dem mit einem unserer Themen heute, das ist Eihalberer. Da werden wir dann nochmal genauer drauf eingehen und ihr könnt uns gerne Kommentare dazu im Forum hinterlassen, die wir dann eventuell vorlesen werden, wenn wir denn nicht von Millionen an Nachrichten erschlagen werden. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, uns gerne Sprachnachrichten zu senden. Diese könnt ihr nach wie vor an ps@detektivkonne-wiki.com senden. Da werden die dann abgerufen und auch in den Podcast eingebaut. Näheres dazu werdet ihr noch im Forum erfahren. Also, ja, in der Ankündigungsbox da ganz oben, die ja so schön gelb leuchtet und nicht zu übersehen ist. Da wird dann drinstehen, ein Link sein zu den Fragen, die ihr dann mit euren Sprachnachrichten beantworten könnt oder zu denen ihr Kommentare im Forum hinterlassen könnt. Ja, ich bedanke mich dann für heute und hoffe, ihr hört auch das nächste Mal wieder zu, wenn wir uns dann dem Thema Eihalberer widmen werden. Ja, tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Nochmal. Schön, dass ihr unseren Conlon-Cast bis zum Ende angehört habt. Jetzt hört ihr von mir ein paar Outtakes, quasi Szenen, die wir rausgeschnitten haben, die es aus gutem Grund nicht in den Conlon-Cast geschafft haben. Okay, viel Spaß dabei. Hallo, wir sind hier Detective Conlon. Nee, wir sind der Conlon-Cast. Ja, Michael, super. Oh Mann, ist das ein... Dann kannst du dein verpasstes Hallo wenigstens rückgängig machen. Ich ruf sie mal an. Okay, dann fangen wir auch mit dem heutigen Podcast an. Das Thema ist... das Thema? Warum gilt Conn als der schlauste Charakter? Das habe ich mir... Das steht dir ausgerechnet im Planer nicht drin. Wir haben... Nee... Das wird alles rausgeschnitten, ne? Nee. Doch.